faceta już zakończył. Tom Craft? Tak, to on. Przez najbliższe niespełna 20 minut. Life Act, kolejny Life Act. Reaction People. Hallo, hier ist der SMS-Service der Deutschen Telekom. Wir haben eine SMS-Kurznachricht für Sie. Die Nachricht lautet: KK-Paul-FD-Rex-Rex-Alpho-D ist Entfog-D-West. Elektro-Test-Mois-D-Bass. D-Sound-View-D-Rock-D-Rest. We'll be right back. We'll be right back.